Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Er war ein Multitalent, aber er sollte dem Wunsch des Vaters zufolge Theologe werden. Das wurde er nicht, obwohl er sich zeitlebens intensiv mit Fragen des Glaubens beschäftigt hat. Zum Kummer seiner Eltern, wie es heißt, begann er, sich mit Poesie und Theater zu beschäftigen. Er studierte nebenbei Medizin, wurde Sekretär eines Generals, Schriftsteller, Dramaturg und Bibliothekar. Er war ein vielseitig interessierter Dichter, Denker und Kritiker. Er zählt zu den Klassikern der deutschen Literatur. Gotthold Ephraim Lessing. Vor allem seine theoretischen und kritischen Schriften zeichnen sich durch einen witzig-ironischen Stil und treffsichere Pointen aus. Die findet man auch in seinem bekanntesten Stück Nathan der Weise. Man könnte sagen, dass die Prominenz und auch Relevanz der Ringparabel Lessings satirisch-humorvolle Seite überdeckt. Freiheit und Unabhängigkeit im Denken waren für Lessing wichtig. Und gerade dadurch wurde er nicht nur zu einem bedeutenden Dichter der deutschen Aufklärung, sondern auch zu einem Vordenker eines neuen Selbstbewusstseins des Bürgertums. Lessing war ein Vordenker der Emanzipation des Bürgertums von der Bevormundung durch den Adel. Das alles vor circa 250 Jahren. Mit Nathan der Weise hat Lessing ein bis heute relevantes Ideendrama geschaffen und mit Minna von Barnhelm, unserem heutigen Hörspiel, eine der wichtigsten Komödien der deutschsprachigen Literatur. Goethe meinte, Minna von Barnhelm sei die erste aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduktion. Das Stück schrieb Lessing kurz nach dem Ende des Siebenjährigen Kriegs, 1763, und in dem Stück finden sich viele aktuelle Bezüge. Der Plot des Stücks ist auch nach 250 Jahren noch interessant. Wilhelmine, genannt Minna von Barnhelm, reist, nachdem der Krieg endlich zu Ende ist, Preußen hat übrigens gegen Österreich gewonnen, Minna reist mit ihrer Freundin und Kammerfrau Franziska von Thüringen nach Berlin, um dort ihren langjährigen Verlobten, Major von Tellheim, wie geplant zu heiraten. Aber ihr Tellheim ziert sich, denn er ist körperlich und seelisch, wenn man so will, versehrt. Unehrenhaft aus der Armee entlassen, das Vermögen verloren, hält Tellheim sich für unwürdig, seine geliebte Minna heiraten zu können. Das mag nachvollziehbar sein, das Problem liegt aber darin, dass er, ein hochmoralischer, grundanständiger Mensch, zwar anderen hilft und immer geholfen hat, dass er sich aber weigert, sich selbst helfen zu lassen. Und das wird zum Knackpunkt der Geschichte, den Minna, im Unterschied zu Tellheim, schnell begreift. Sie versucht, kreativ und spielerisch, früher sagte man dazu mit List, ihren Geliebten wieder, wenn man so will, liebesfähig, also beziehungsfähig zu machen. Minna, wissend, dass sie die wesentliche Akteurin in dieser Beziehung ist, läuft allerdings Gefahr, vor lauter Begeisterung über sich selbst ihre kreative Idee gegen Ende hin fast zu überdrehen. Aber da es sich bei dem Stück auch um ein Märchen der Aufklärung handelt, gibt es ein Happy End, es siegt die zur Anmut gewordene Vernunft. Hören Sie heute Minna von Barnhelm von Gotthold Ephraim Lessing. Wir beginnen mit dem ersten Aufzug, zweiter Auftritt, und hören Just, den Diener des Majors von Tellheim und den Wirt jenes Gasthauses, in dem Tellheim für einige Zeit ein gutes Zimmer bewohnen konnte, aber nun zugunsten einer Dame in Trauer dieses Zimmer räumen musste. Guten Morgen, Herr Just. Schon so früh auf? Oder soll ich sagen, noch zu spät auf? Na, sag er doch, was er will. Der Herr Major ist nicht nach Hause gekommen und er hat hier auf ihn gelauert. Was der Mann nicht alles erraten kann. Ei, Herr Just. Ich will auch nicht hoffen, Herr Just, dass er noch von gestern her böse ist. Wer wird seinen Zorn über Nacht behalten? Ich. Ist das christlich? Ebenso köstlicher wird als einen ehrlichen Mann, der nicht gleich bezahlen kann, aus dem Haus werfen. Einen Offizier. Aus dem Hause werfen? Dazu habe ich viel zu viel Achtung für einen Offizier und viel zu viel Mitleid mit einem Abgedankten. Ich habe ihm aus Not ein anderes Zimmer einräumen müssen. So einen Mann wie meinen Herrn, der Jahr und Tag bei ihm gewohnt, bloß weil er ein paar Monate nicht prompt bezahlt, in Abwesenheit das Zimmer ausräumen. Da ich es aber notwendig brauchte, sollte ich einem anderen Wirt so einen Verdienst in den Rachen jagen? Herr Wirt, er ist ein Grobian. Sollte eine so junge, schöne, liebenswürdige Dame auf der Straße bleiben? Er ist doch ein Grobian, Herr Wirt. Also das hat mir noch keiner gesagt. Ja, und was verliert sein Herr denn dabei? Habe ich ihm nicht ein anderes Zimmer dafür eingeräumt? Ja, hinten am Taubenschlag, mit Aussicht auf das Nachbarn Feuermauer. Die Aussicht war sehr schön, ehe sie der Nachbar verbaute. Ist ein abgedankter Offizier, Herr Wirt, nicht auch ein Offizier, der ihm den Hals brechen kann? Warum wart ihr denn im Krieg so geschmeidig, ihr Herren Wirte? Warum war denn da jeder Offizier ein würdiger Mann? Macht euch das bisschen Friede schon so übermütig? Was ereifert er sich denn, Herr Just? Ich will mich ereifern! Just! Just, du zankst. Was habe ich dir befohlen? Oh, Ihre Gnaden, Herr Just spricht für seinen Herrn ein wenig hitzig. Aber ich bin gewiss, dass Ihre Gnaden keine Ungnade deswegen auf mich geworfen haben, weil die Not mich notwendig... Schon zu viel, mein Herr. Ich bin Ihnen schuldig. Sie müssen bezahlt werden. Ich muss woanders unterkommen. Sehr natürlich. Sie wollen ausziehen? Niemals. Der Herr Major kann der Dame, will der Dame sein Zimmer nicht lassen. Das Zimmer ist sein. Sie muss fort. Nicht zwei dumme Streiche für einen. Die Dame muss im Besitz des Zimmers bleiben. Als wenn ich nicht wüsste, dass mich Ihre Gnaden bezahlen könnten, sobald Sie nur wollen. Das versiegelte Beutelchen, 500 Taler Louis d'Or, steht darauf, welches Ihre Gnaden in dem Schreibpulte gehabt, ist in guter Verwahrung, so wie die übrigen Sachen. Das will ich hoffen. Just soll alles in Empfang nehmen, wenn er Ihnen die Rechnung bezahlt hat. Na, gehen Sie nur, mein Herr. Mein ganzes Haus ist zu Ihren Diensten. Habe die Ehre, Ihre Gnaden. Habe die Ehre. Ich hätte ihn mit den Händen erdrosseln wollen. Bestie. Lieber Bestie als so ein Mensch. Just, ich habe kein hellerbares Geld mehr. Ach, und was ist mit den 500 Louis d'Or, die der Wirt in Ihrem Schreibpult gefunden? Geld, das mir aufzuheben gegeben worden. Ja, doch nicht die 500 Taler, die Ihnen Ihr alter Wachtmeister brachte. Die nämlichen von Paul Wernern. Aber mein Herr, mit diesen können Sie machen, was Sie wollen. Auf meine Verantwortung. Wahrhaftig? Werner hörte von mir, wie sehr man Sie mit Ihren Forderungen an die Generalkriegskasse hinhält. Er hörte, dass ich sicherlich zum Bettler würde, wenn ich es nicht schon wäre. Ich bin dir sehr verbunden, Just. Just, mach mir auch deine Rechnung. Wir sind geschiedene Leute. Wie was? Ich bitte um Verzeihung, mein Herr. Wen suchen Sie, Madame? Ich bin die Witwe Ihres ehemaligen Stabsrittmeisters, Marloff. Um des Himmels willen. Gnädige Frau, welche Veränderung. Just, lass uns allein. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich stehe eben von dem Krankenbett auf das mich der Schmerz über den Verlust meines Mannes warf. Ich reise aufs Land, wo mir eine Freundin fürs Erste eine Zuflucht angeboten. Gnädige Frau, worin kann ich Ihnen dienen? Ihr Gemahl war mein Freund. Kurz vor seinem Ende erinnerte sich mein Mann, dass er als Ihr Schuldner sterbe und beschwor mich, diese Schuld mit der ersten Barschaft zu tilgen. Oh, mein rechtschaffener Marloff. Erlauben Sie, dass ich das Geld aufzähle. Nicht doch, Madame. Marloff ist mir nichts schuldig geblieben. Vielmehr hat er mich als seinen Schuldner hinterlassen. 6 Jahre Glück und Unglück. Ehre und Gefahr hat er mit mir geteilt. Nehmen Sie das Geld, Herr Major. Ich werde es nicht vergessen, dass ein Sohn von ihm da ist. Ihm gehört das Geld, Madame. Für ihn legen Sie es an. Ich bitte Sie. Edelmütiger Mann. Verzeihen Sie nur, wenn ich noch nicht recht weiß, wie man Wohltaten annehmen muss. Sie brauchen wirklich nicht, um Ihren Stolz zu fürchten, gnädige Frau. Aber noch eines. Marloff hat noch Forderungen an die Kasse unseres ehemaligen Regiments. Seine Forderungen sind so richtig wie die meinigen. Werden meine bezahlt, so müssen auch die seinigen bezahlt werden. Dafür hafte ich. Mein Herr. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Madame, bitte. Danke. Arme armes Weib. Ich darf nicht vergessen, mal auf Schuldschein zu vernichten. So. Just! Just, was ist mit deinen Augen? Hast du geweint? Ich habe meine Rechnung in der Küche geschrieben und die Küche ist voll Rauch. Gib her! Was der Herr Major mir schuldig? 3,5 Monate Lohn macht 21 Taler. Seit dem 1. dieses an Kleinigkeiten ausgelegt. 1 Taler, 7 Groschen, 9 Pfennige. Summa summarum 22 Taler, 7 Groschen, 9 Pfennige. Gut. Und es ist billig, dass ich diesen Monat ganz bezahle. Die Rückseite, Herr Major. Noch mehr? Was dem Herrn Major ich schuldig? An den Wundarzt für mich bezahlt 25 Taler. Für meine Kur bezahlt 39 Taler. Meinem abgebrannten und geplünderten Vater vorgeschossen 50 Taler, summa summarum 114 Taler. Davon abgezogen vorstehende 22 Taler, 7 Groschen, 9 Pfennige. Bleibe dem Major schuldig 91 Taler, 16 Groschen, 19 Pfennige. Kerl, bist du toll! Ich kann Ihnen das nicht bezahlen. Du bist mir nicht schuldig. Ich bin Ihnen nicht schuldig? Und doch wollen Sie mich verstoßen. Just. Wir bleiben zusammen. Ganz gewiss. Sie wollten sich ohne Bedienten behelfen. Sie vergessen Ihre Blessuren und dass Sie nur eines Armes mächtig sind. Ich bin Ihnen unentbehrlich. Und ich bin ein Bedienter, der, wenn das Schlimme zum Schlimmen kommt, für seinen Herrn betteln und stehlen kann. Just, wir bleiben nicht zusammen. Schon gut, Herr Major, schon gut. Verzeihung. Was geht's? Kamerad, kann er mir nicht den Offizier nachweisen, der gestern hier noch gewohnt hat? Das kann ich leicht. Hier steht er. Was bringt ihr ihm? Meine Herrschaft hört, dass der Herr Major durch Sie verdrängt worden und ich soll deshalb um Verzeihung bitten. Macht eurer Herrschaft meinen Empfehl. Wie heißt eure Herrschaft? Oh, sie lässt sich Gnädiges Fräulein heißen. Und ihr Familienname? Oh, ja, ich richte mich so ein, dass ich meistenteils alle 6 Wochen eine neue Herrschaft habe. Oh, der Henker behalte all ihre Namen. Bravo, Kamerad. Ja, zu dieser bin ich erst vor wenig Tagen gekommen. Sie sucht, glaube ich, hier ihren Bräutigam. Genug! Den Namen eurer Herrschaft wollte ich wissen, nicht ihre Geheimnisse. Geht. Just. Herr Major. Mache, dass wir aus diesem Haus kommen. Die Höflichkeit der fremden Dame ist mir empfindlicher als die Grobheit des Wirts. Nimm diesen Ring hier. Versetze ihn. Nie hätte ich geglaubt, einen solchen Gebrauch davon zu machen. Du triffst mich nebenan in dem Kaffeehaus. Ein Ringelchen. Wir sind also doch so kahl noch nicht, als wir scheinen. Ein Ringelchen gibt es zu versetzen. Und da weiß ich doch schon einen, der mir einen guten Preis dafür zahlen soll. Immer zu Diensten, bester Herr Wirt? Gut, jetzt kann er es beweisen. Hey, Jus! Werner! Mensch! Willkommen! Was bringst du uns? Lustig, Kinder! Ich bringe Geld. Wo ist der Major? Ich wäre schon vorige Woche bei euch gewesen, aber... Das hat dich abgehalten. Soldat war ich. Soldat muss ich wieder sein. Gott sei Dank, dass doch immer irgendwo in der Welt Krieg ist. Kurz, ich wandere nach Persien, ein paar Feldzüge wieder den Türken zu machen. Nach Persien? Du wirst doch nicht toll sein und dein schönes Gut verlassen. Oh, das ist verkauft. Hier sind 100 Dukaten, die ich gestern auf den Kauf bekommen. Die bringe ich dem Major. Werner? Du meinst es gut, aber wir mögen dein Geld nicht. Behalte deine Dukaten und deine 500 Taler kannst du auch wiederbekommen. So? Hat denn der Major noch Geld? Nein. Und wovon lebt ihr? Wir lassen anschreiben. Und wenn man nicht mehr anschreiben will und uns zum Haus hinauswirft, dann versetzen wir, was wir noch haben und ziehen weiter. Ach so. Nun ist so besser. Nach Persien also. Nach Persien! Musik. Franziska, die Zeit wird uns lang werden. Wir sind sehr früh aufgestanden. Ja, freilich wird uns die Zeit lang werden, wenn wir nicht finden. Unsere Reise wird nicht umsonst sein. Mein Herz sagt mir, dass wir ihn finden werden. Das Herz, gnädiges Fräulein. Man traue doch ja seinem Herzen nicht zu viel. Was? Bist du so zurückhaltend? Nein, gnädiges Fräulein. Ich wollte es gern mehr sein. Man spricht selten von der Tugend, die man hat. Aber desto öfter von der, die einem fehlt. Franziska, da hast du eine sehr gute Anmerkung gemacht. Sie hat viel Beziehung auf meinen Tellheim. Was hätte bei Ihnen wohl auch nicht Beziehung auf ihn? Freund und Feind sagen, dass er der tapferste Mann von der Welt ist. Aber wer hat ihn je von Tapferkeit reden hören? Er ist der rechtschaffenste Mensch, den ich kenne, aber er brächte das Wort Rechtschaffenheit nie über seine Zunge. Von was für Tugenden spricht er denn? Von gar keiner, denn ihm fehlt keine. Nun, der Treue gegen Sie habe ich ihn sehr oft erwähnen hören. Wie, wenn der Herr nun ein Flattergeist wäre? Franziska, meinst du das im Ernst? Wie lange hat er Ihnen schon nicht geschrieben? Seit dem Frieden erst einmal. Es ist Friede, schrieb er damals, und ich nähere mich der Erfüllung meiner Wünsche. Aber dass er mir dies nur ein einziges Mal geschrieben und uns zwingt, diese Erfüllung selbst entgegenzueilen. Ach was! Wer weiß denn, welche Umstände ihn hindern? Herein. Unser Herr Wirt. Ich komme, einen untertänigsten guten Morgen zu wünschen. Wir bedanken uns. Darf ich mich unterstehen zu fragen, wie Ihre Gnaden die erste Nacht unter meinem schlechten Dache geruht? Das Dach ist so schlecht nicht, Herr Wirt. Aber die Betten hätten besser sein können. So, nun, das bedauere ich unendlich. Sollte etwas nicht vollkommen nach Ihrer Gnaden Bequemlichkeit sein, so geruhen Ihrer Gnaden nur zu befehlen. Schon gut, Herr Wirt. Wäre sonst noch etwas? Gnädiges Fräulein, hiernächst komme ich gewissermaßen auf den Kern. Ohne Zweifel kennen Ihre Gnaden schon die Verordnungen unserer Polizei. Wir Wirte sind angewiesen, keinen Fremden zu behausen, ohne seinen Namen, Heimat, hiesige Geschäfte und so weiter gehörigen Orts schriftlich einzureichen. Sehr wohl. Nun, dero Namen, gnädiges Fräulein? Das Fräulein von Barnhelm. Von Barnhelm. Kommend woher? Von meinen Gütern aus Sachsen. Aus Sachsen? Sachsen ist nicht klein und unsere Polizei sehr exakt. Aus Thüringen, um genau zu sein. Thüringen, das ist besser, das ist genau. Also, das Fräulein von Barnhelm, kommend von ihren Gütern aus Thüringen, nebst einer Kammerfrau. Kammerfrau? Soll ich das etwa sein? Allerdings, mein schönes Kind. Trifft dies nicht zu? Schon, Herr Wirt. Nur setzen Sie anstatt Kammerfrau Kammerjungfer, wenn's beliebt. Ich höre, die Polizei ist sehr exakt. Es möchte ein Missverständnis geben, welches mir bei meinem Aufgebot einmal Händel machen könnte. Denn ich bin wirklich noch Jungfer. So? Gut, mein schönes Kind, das will ich mir auf weitere Nachfrage merken. Aber nunmehr, gnädiges Fräulein, dero Verrichtungen allhier? Herr Wirt, die Polizei wird doch nicht die Geheimnisse eines Frauenzimmers zu wissen verlangen. Allerdings, mein schönes Kind, die Polizei will alles wissen. Und besonders Geheimnisse. Herr Wirt, ich kenne mich in diesen Sachen nicht aus. Am besten, Sie warten mit der ganzen Schreiberei bis zur Ankunft meines Oheims. Er wird sich besser aufs Antworten verstehen als ich. Die Zimmer für ihn sind doch bereit? Völlig, gnädiges Fräulein, völlig. Ach, was ich, gnädiges Fräulein, noch fragen wollte. Gnädiges Fräulein verstehen sich doch gewiss auf Juwelen. Ich muss Ihnen einen Ring zeigen. Einen sehr kostbaren Ring. Gnädiges Fräulein haben da auch einen sehr schönen am Finger. Und ich muss mich wundern, dass er dem meinigen hier so ähnlich ist. Was sehe ich? Dieser Ring. Franziska, sieh doch. Ich habe mich nicht einen Augenblick bedacht, 80 Pistolen darauf zu leihen. Erkennst du ihn, Franziska? Der Nämliche. Er ist's. Von wem haben Sie diesen Ring, Herr Wirt? Den Ring? Nun, von dem Major, der dieses Zimmer vor Ihnen bewohnt hat. Ist der Name etwa von Telheim? Von Telheim? Ja, ganz recht. Ja. Er hat in diesem Zimmer gewohnt. Kennen Sie ihn denn? Ob ich ihn kenne? Mein Gott, er ist hier. Telheim ist hier. Und er hat Ihnen diesen Ring versetzt. Franziska, die Schatulle her. Wie kommt er in diese Verlegenheit? Er ist Ihnen schuldig? Was ist er Ihnen schuldig? Hier ist Geld, hier sind Wechsel. Das alles gehört ihm. Wo ist er? Noch vor einer Stunde war er hier. Schaffen Sie ihn mir zur Stelle. Allein für diesen Dienst will ich vergessen, wie Sie mit ihm umgegangen sind. Aber nennen Sie nicht meinen Namen. Ihre Gnaden verzeihen. Geschwind, Herr Wirt. Eilen Sie! Laufen Sie! Fix! Franziska! Ich weiß noch nicht, wo ich vor Freuden bin. Freue dich doch mit mir, meine liebe Franziska. Es ist so traurig, sich allein zu freuen. Franziska, du willst dich nicht mit mir freuen. Ich wollte von Herzen gern, nur... Nur? Wir haben den Mann wieder, aber wie? Nach allem, was wir hören, muss es ihm übel gehen. Er muss unglücklich sein. Das jammert mich. Das jammert dich? Lass dich dafür umarmen, meine gute Franziska. Ich bin nur verliebt, aber du bist gut. Er kann jeden Augenblick hier sein. Sie sind noch im Negligé, gnädiges Fräulein. Ich bitte dich. Er wird mich von nun an öfters so sehen. Franziska, das ist er. Herein! Meine Minna! Mein Telheim! So, wollen Sie mich entschuldigen, gnädiges Fräulein. Ich will geschwind. Ja, was will ich denn? Ach, den Küchenzettel will ich mit dem Wirt durchgehen. Verzeihen Sie. Ich war nicht darauf vorbereitet, das Fräulein von Barnhelm hier zu finden. Verzeihen? Ich soll Ihnen verzeihen, dass Sie mich hier finden? Bin ich denn nicht mehr Ihre Minna? Verzeih Ihnen der Himmel, dass ich noch das Fräulein von Barnhelm bin. Was suchen Sie hier, mein gnädiges Fräulein? Nichts suche ich mehr. Alles, was ich suchte, habe ich gefunden. Sie suchten einen Ihrer Liebe würdigen Mann. Und finden einen Elenden. So lieben Sie mich nicht mehr. Lieben eine andere. Der hat Sie nie geliebt, der eine andere nach Ihnen lieben kann. Sie lieben mich nicht und auch keine andere. Unglücklicher Mann, wenn Sie gar nichts lieben können? Der Unglückliche darf nicht lieben und er verdient sein Unglück. Sie sollen an seinem Unglück keinen Anteil nehmen. Vernunft und Notwendigkeit befehlen mir, Minna von Barnhelm zu vergessen. Was für Mühe habe ich angewandt. Eben wollte ich anfangen zu hoffen, dass diese Mühe nicht ewig vergebens sein mein würde. Mein Herr, wollen Sie mir eine Frage beantworten? Jede, mein Fräulein. Wollen Sie mir mit nichts als einem trockenen Ja oder Nein antworten? Ich will es. Wenn ich kann. Sie können. Ungeachtet der Mühe, die Sie angewendet, mich zu vergessen. Lieben Sie mich noch, Telheim? Mein Fräulein, diese Frage... Ja oder nein? Nun, ja. Sie lieben mich noch und haben Ihre Minna noch und sind dennoch unglücklich. Geschwind, kramen Sie Ihr Unglück aus. Ihre Minna mag versuchen, wie viel sie dessen aufwiegt. Mein Fräulein, ich bin nicht gewohnt zu klagen, aber es ist Vernunft, die mir befiehlt. Es ist eine vom Schicksal bestimmte Notwendigkeit, dass ich... Eine Vernunft? Eine Notwendigkeit, die Ihnen befiehlt, mich zu vergessen? Ich bin eine große Liebhaberin von Vernunft. Ich habe sehr viel Ehrerbietung für die Notwendigkeit. Aber lassen Sie doch hören... Wie vernünftig diese Vernunft, wie notwendig diese Notwendigkeit ist. Sie meinen, ich sei der Telheim von einst, voller Hoffnung, voller Spannkraft, voller Ruhmbegierde, Der Mann, der seines ganzen Körpers mächtig war, indes ich bin Telheim, der von seinem Glück verlassen wurde, der an seiner Ehre gekränkte, der Krüppel, der Bettler. Jenem, mein Fräulein, versprachen Sie sich, diesem sollen Sie nimmer mehr Wort halten müssen. In die Telheims bin ich nun einmal vernarrt. Bis ich jenen wiederfinde, werde ich mich mit diesem behelfen müssen. Deine Hand, lieber Bettler. Das ist zu viel. Lassen Sie mich, mein Fräulein. Was ist mit Ihnen? Wo wollen Sie hin? Telheim! Telheim! Ah, das Kammerkätzchen. Sie suche ich eben, Jungfer. Da bringe ich ein Briefchen von meinem Herrn an Ihre Herrschaft, das gnädige Fräulein. Gib er her. Mein Herr weiß, dass der Weg zu den Fräuleins über die Kammermädchen geht. Die Jungfer soll also so gut sein, lässt mein Herr bitten und ihm sagen, ob er nicht das Vergnügen haben könnte, die Jungfer auf ein Viertelstündchen zu sprechen. Mich? Ja, Sie. Und zwar allein. Er hätte ihr was zu sagen. Gut. Ich habe ihm auch was zu sagen. Sein Herr kann kommen. Mhm. Ist noch was? Nein. Nun denn, so pack er sich. Nun gut. Worauf wartet er noch? Auf nichts. Just empfiehlt sich. Hallo, mein schönes Kind. Hey, auf ein Wort noch, Herr Just. Habt ihr ein Augenblickchen Zeit für mich? Nicht jetzt, Herr Wirt, ich bin in Eile. Es handelt sich nur um eine Frage. Nun, aber kurz. Das gnädige Fräulein hat noch meinen Ring. Er soll Ihnen unverloren sein. Ich will's nur erinnern. Ich will ihn gar nicht wiederhaben. Er ist in Ihren Händen gewiss am besten aufgehoben. Kann ich mir doch an den Fingern abzählen, woher sie den Ring kannte und woher dem Ihrigen so ähnlich sah. Ich will indes die 100 Pistolen, die ich darauf gegeben, auf des gnädigen Fräuleins Rechnung setzen. Das wollte ich fragen, ob es so recht ist, mein schönes Kind. 100 Pistolen? Ich meinte, es wären nur 80. 90. Es ist wahr, es waren nur 90. Hey! Frauenzimmerchen! Erschrecke Sie doch nicht, Frauenzimmerchen. Der Herr Paul Werner, welch unvermutete Freude. Willkommen. Nehmen Sie sich ja vor diesem Herrn in Acht, Frauenzimmerchen. Ja. Immer zu Späßen aufgelegt, der Herr Werner. Sie soll sich vor mir in Acht nehmen, mein schönes Kind. Hat sie das gehört? Spaß über Spaß. Ein rechter Spaßvogel, der Herr Werner. Frauenzimmerchen, geh Sie ihm aus dem Weg. Mir? Bin ich denn so gefährlich? Ja, vor 20 Jahren, da war was dran. Da war ich gefährlich. Aber heute... Von der Gefährlichkeit rede ich nicht. Der Teufel hat viele Gestalten. Herrlich. Ist er nicht ein vortrefflicher Mann, unser Paul Werner? Wohlhabend ist er auch. Und dazu noch ledig. Und Wachtmeister bei unserem Herrn Major ist er gewesen. Oh, das ist ein Freund von unserem Herrn Major. Das ist ein Freund, der würde sich für ihn totschlagen lassen. Ja, und er ist ein Freund von meinem Major, den der Major sollte totschlagen lassen. Ja, was soll denn das nun wieder heißen? Den Spaß verstehe ich nicht. Just hat mir schöne Dinge erzählt. Und wenn das wahr ist, Herr Wirt. Als ob ich dem Herrn Major keine Dienste erwiesen hätte. Hier, das schöne Kind mag sagen, ob ich dem Herrn Major nicht wohlgesonnen bin. Erzähl Sie es nur dem Herrn Werner, dann wird er mich besser kennen. Ich empfehle mich indessen. Frauenzimmerchen, kennt Sie denn meinen Major? Jawohl. Ist sie dem Manne gut? Vom Grund meines Herzens. Sieht sie, Frauenzimmerchen, nun kommt sie mir noch einmal so schön vor. Aber was sind denn das für Dienste, die der Wirt unserem Major will erwiesen haben? Ich wüsste keine. So einem Mann so einen Streich zu spielen, weil sich das Eselsgehirn einbildet, dass der Mann kein Geld mehr habe. So? Hat der Major Geld? Geld? Wie heu. Er weiß noch nicht, wie viel er hat und wer ihm alles schuldig ist. Ich bin ihm selber schuldig und bringe ihm hier ein altes Restchen. Aber warum versetzt er dann einen Ring? Versetzt? Na, glaub sie doch sowas nicht. Vielleicht, dass er den Bettel hat gern wollen los sein. Es ist ein kostbarer Ring von lieben Händen. Sowas erinnert einen manchmal, woran man nicht gern erinnert sein will. Was denn? Der Herr spricht wohl aus eigener Erfahrung. Na nun, das gerade nicht. Nicht? Nun, Herr Wachtmeister, ich habe hier ein Briefchen vom Herrn Major an meine Herrschaft. Das will ich geschwind hereintragen und bin gleich wieder da. Will er so lange warten? Nichts lieber als das. Plaudert sie gern, Frauenzimmerchen? Ich plaudere auch gern. Geh sie nur. Ich will warten. Das ist kein unebenes Frauenzimmerchen. Der Major will also mein Geld nicht unversetzt, lieber. Daran erkenne ich ihn. Ich will es ihm aber doch geben. Und sagen, es wäre von der Rittmeisterin Marloff. Ihr Mann ist dem Major 400 Taler schuldig geblieben, ehe er verstarb. Und sie wird es nicht haben bezahlen können. Also tue ich's für sie. Ja, so will ich's machen. Hey, Werner! Herr Major, ich wollte Sie eben besuchen, um mich zu bedanken, dass Sie so gut gewesen und mir die 100 Louis d'Or aufgehoben. Und dann hatte ich noch was zu bestellen an Sie, Herr Major, von der Rittmeisterin Marloff. Ihr Mann ist Ihnen ja schuldig geblieben. Hier schickt sie Ihnen 100 Dukaten. Das Übrige will sie künftige Woche schicken. Die Marloffin ist heute früh selbst bei mir gewesen. Sie hat mich bei Heller und Pfennig bezahlt. Was sagst du nun? Ich sage, dass ich gelogen habe und dass es eine hundsfötsche Sache ums Lügen ist, weil man drüber ertappt werden kann. Und? Wirst dich schämen? Aber er, der mich so zu lügen zwingt, was sollte der? Sollte der sich nicht auch schämen? Ich brauche dein Geld nicht. Sie verkaufen lieber und versetzen lieber und bringen sich in der Leute Mäuler. Man muss nicht reicher scheinen wollen, als man ist. Aber warum ärmer? Wir haben, solange unser Freund hat. Man muss nicht borgen, wenn man nicht wiederzugeben weiß. Und am wenigsten muss man so dann von einem borgen, der sein Geld selbst braucht. Oh ja, so einer bin ich. Wozu brauche ich's denn? Ich habe nicht gern gehört, was mir Just gesagt hat. Du hast dein Gut verkauft. Und willst wieder herumschwärmen. Werner! Man muss Soldat sein für sein Land. Aber ohne Absicht heute hier, morgen da dienen, heißt wie ein Fleischerknecht reisen. Nun ja, Herr Major, ich will bei Ihnen bleiben. Aber nehmen Sie doch auch derweil mein Geld. Mensch, ich habe noch Geld. Wenn ich keins mehr habe, sollst du der Erste sein, bei dem ich borgen will. Genug davon, ich kam, ein gewisses Frauenzimmer zu sprechen. Sind Sie noch da, Herr Wachtmeister? Und Sie sind auch da, Herr Major. Den Augenblick bin ich zu Ihren Diensten. Das war sie. Ich kenne das Frauenzimmerchen. Sie hat mir gesagt, Sie könnten Ihre Herrschaft? Ja. Schön? Sehr. Reich? Sehr. Herr Major? Franziska, hast du deiner Herrin den Brief übergeben? Ja. Und hier übergebe ich Ihnen... Eine Antwort? ...den Brief wieder. Was? Wir denken, das Briefschreiben ist für die nicht erfunden, die sich mündlich unterhalten können. Sie muss ihn lesen. Er enthält meine Rechtfertigung, alle Gründe, Ursachen. Die will das Fräulein von Ihnen selbst hören, nicht lesen. Sie erwartet Sie um 3 Uhr. Sie will ausfahren und die Stadt besehen. Sie sollen mit... Unmöglich. Punkt 3, Herr Major. Wollten Sie mich nicht auch sprechen? Da das Fräulein den Brief nicht gelesen hat, so habe ich dir noch nichts zu sagen. Wenn ich denn kommen muss, so mache doch, Franziska, dass das Fräulein den Brief vorher noch liest. Hier. Wir wollen nicht. Der Schreiber kommt doch selbst. Wir behielten Sie gern gleich zum Essen, aber Ihre Gegenwart, Herr Major, möchte uns am Essen hindern. Und so gar verliebt sind wir nicht, dass uns nicht hungerte. Komm, Werner. Wir wollen gehen. Frauenzimmerchen, soll ich denn auch mitkommen? Komm er nur, wenn er Lust hat. Herr Wachtmeister. Guten Appetit, Frauenzimmerchen. Ist der Major fort? Ja. Hat er gemerkt, dass wir seinen Brief gelesen haben? Nein. Oh, dieser Brief. Jede Weigerung, mich zu besitzen, beteuert mir seine Liebe. Bloß ein wenig zu viel Stolz. Aber ein Streich ist mir beigefallen. Ihn wegen dieses Stolzes ein wenig zu martern. Ich denke, der Mann, der mich jetzt mit allen Reichtümern verweigert, wird mich der ganzen Welt streitig machen, sobald er hört, dass ich verarmt und unglücklich bin. Was haben Sie vor, gnädiges Fräulein? Ich gedenke, dem stolzen Mann eine Lektion zu erteilen. Und du wirst in dem Spiel, das wir spielen, eine wichtige Rolle haben. Sollte Telhelm nicht schon da sein? Jetzt kommt er wohl. Gnädiges Fräulein? Nein, es ist nur sein lieber Wachtmeister. Verzeihung, gnädiges Fräulein. Der Major von Telhelm lässt sagen, dass er sogleich hier sein werde. Wo bleibt er denn? Der Kriegssaalmeister hat ihn unterwegs angeredet und weil mit der gleichen Herren des Redens immer kein Ende ist, gab er mir einen Wink, dem gnädigen Fräulein den Vorfall zu rapportieren. Ich danke für seine Bemühung, Herr Wachtmeister. Das ist dein lieber Wachtmeister, Franziska? Ja, gnädiges Fräulein. Das ist mein lieber Wachtmeister. Darf ich nicht gehen und ein wenig mit ihm plaudern? Ich versage dir ungern dieses Vergnügen, aber du musst bei unserer Unterredung hier sein. Da fällt mir noch etwas ein. Nimm meinen Ring, verwahre ihn und gib mir des Majors seinen dafür. Warum das? Ich weiß noch nicht genau, aber ich ahne, dass ich ihn brauchen könnte. Hier, gnädiges Fräulein. Er ist... Mein Fräulein, Sie werden meine Verspätung entschuldigen. Oh, Herr Major. So militärisch wollen wir es miteinander nicht nehmen. Sie sind ja da. Und ein Vergnügen erwarten? Ist auch ein Vergnügen. Nun, dann wollen wir hinausfahren, lieber Major. Die Stadt ein wenig besehen. Und hernach meinem Oheim entgegen. Wie? Ja, er trifft noch heute hier ein. Ein Zufall, dass ich einen Tag früher ohne ihn angekommen bin. Er kommt mich, Ihnen zu übergeben. Fräulein, warum haben Sie meinen Brief nicht gelesen? Ihren Brief? Ja, ich erinnere mich, Sie schickten mir einen Brief. Was schrieben Sie mir denn in Ihrem Brief, lieber Telhelm? Was mir die Ehre befiehlt. Die Ehre! Ah, gewiss. Die Ehre befiehlt Ihnen, ein ehrliches Mädchen, das Sie liebt, sitzen zu lassen. Wissen Sie, dass ich auf Zeit meines Lebens beschimpft wäre? Meine Landsmänninnen würden mit dem Finger auf mich weisen. Das ist sie, würde es heißen. Das Fräulein von Barnhelm, das ich einbildete, weil sie reich sei, den Telhelm zu bekommen. Meine Landsmänninnen sind alle neidisch auf mich. Sie werden ihnen einen abgedankten, an seiner Ehre gekränkten Offizier, einen Krüppel, einen Bettler trefflich beneiden. Was alles sagten sie, wären sie? Verabschiedet. Ich sage den Großen des Landes meinen Dank, dass sie ihre Ansprüche auf einen Mann haben fahren lassen, den ich doch nur sehr ungern mit ihnen geteilt hätte. Was sind sie noch? Ein Krüppel, sagten sie. Nun... Der Krüppel ist ziemlich gesund und stark. Ein Schuss hat ihn in den rechten Arm ein wenig gelähmt. Umso viel sicherer bin ich vor ihren Schlägen. Fräulein! Ah, Sie wollen sagen, aber Sie umso viel weniger vor meinen. Lieber Telhelm, ich hoffe, Sie werden es nicht dazu kommen lassen. Sie wollen lachen, mein Fräulein. Nur kann ich nicht mitlachen. Warum nicht? Was haben Sie denn gegen das Lachen? Kann man denn nicht auch lachend sehr ernsthaft sein? Lieber Major, das Lachen erhält uns vernünftiger als der Verdruss. Ihr lachendes Fräulein beurteilt ihre Umstände weit richtiger als Sie. Bettler, sagten Sie noch. Nun, Sie werden ein-, zweimal Ihre Equipage verloren haben. Sie werden diesen und jenen Vorschuss, den Sie im Dienst getan, nicht wiedererhalten. Wenn Ihnen auch nichts übrig geblieben ist. Aber was ist denn mit den 2000 Talern, die Sie unseren Ständen damals beim Eintreiben der Kontribution so großmütig vorschossen? Erhielten Sie dafür nicht einen Wechsel, den Sie jetzt, nachdem Frieden ist, einlösen können? Eben nicht. Die Hofstaatskasse macht mir das Eigentum an dem Wechsel der Stände streitig. Man erklärt ihn für eine Bestechung und mich für einen Betrüger. Hierdurch, mein Fräulein, halte ich meine Ehre für gekränkt. Die Wahrheit, Tellheim, wird an den Tag kommen. Nun ja, etwas muss in meiner Sache allerdings geschehen sein. Eben erklärt mir der Kriegszahlmeister, dass der König alles niedergeschlagen, was wider mich betrieben worden. Aber ich brauche keine Gnade. Ich will Gerechtigkeit. Wenn meiner Ehre nicht die vollkommenste Genugtuung... Die Ehre. Oh, über die Männer, die nur immer ihr stieres Auge auf das Gespenst der Ehre heften. Und für alles andere Gefühl sich verhärten. Hierher, ihr Auge, Tellheim. Auf mich. Das Fräulein von Barnhelm verdient einen unbescholtenen Mann. Ein nichtswürdiger Mann wäre der, der sich nicht schämte, sein ganzes Glück einem Frauenzimmer zu verdanken. Und das ist Ihr Ernst, Herr Major? Franziska, was rätst du mir? Nichts. Aber freilich macht er es Ihnen ein wenig zu bunt. Sie sagen, Sie wollen mir Ihr Glück nicht verdanken. Nun sehen Sie, Herr Major, ich will aber Ihr Unglück auch nicht. Werden Sie nicht ungehalten, mein Fräulein? Ich im geringsten nicht. Hier, nehmen Sie den Ring wieder zurück, mit dem Sie mir Ihre Treue verpflichtet. Mein Fräulein. Sie können der Meinige in einem Fall nicht sein. Ich kann die Ihrige in keinem sein. Ihr Unglück ist wahrscheinlich, meins gewiss. Nehmen Sie den Ring. Wir wollen einander nicht gekannt haben. Mein Fräulein, wohin? Meine Tränen vor Ihnen verbergen. Verräter! Ihr Unglück? Sprach sie nicht von Unglück? Franziska! Nun, freilich. Das Unglück, Sie zu verlieren. Nachdem was, Franziska? Herr Major, es ist für Sie recht gut, dass Sie auf diese Art von ihr losgekommen sind. Wir sind entflohen. Der Graf, Ihr Oheim, hat das Fräulein enterbt, weil sie keinen Mann von seiner Hand annehmen wollte. Oh Gott, ich muss mich zu Ihren Füßen werfen. Nicht doch. Gehen Sie lieber und danken Sie Ihrem Schicksal und halten Sie mich nicht länger auf. Ich will sehen, was sie macht. Nein, Minna. Ich bin kein Verräter. Jetzt heißt es Freunde finden. Ich bringe Ihnen eine gute Nachricht. Werner, ich brauche jetzt nicht deine Nachrichten, ich brauche dein Geld, so viel du hast. Herr Major, ausgerechnet jetzt? Sie sehen mich überrascht. Ich werde es dir wiedergeben. Nur wann und wie, das weiß der liebe Gott. Ja, wissen Sie noch nicht, dass die Hofstaatskasse Order hat, Ihnen Ihre Gelder zu bezahlen? Unsinn, wenn es wahr wäre, müsste ich es doch am ersten wissen. Kurz, Werner, Geld, Geld! Mit Freuden, hier ist was. Geh und bringe es Just. Er soll gleich den Ring wieder einlösen, den er heute früh versetzt hat. Aber ich brauche weit mehr. Dafür lassen Sie mich nur sorgen. Das Fräulein ist unglücklich, aber morgen ist sie meine Frau. Und übermorgen gehe ich mit ihr fort. Wenn du willst, Werner, komm mit! Wir wollen wieder Dienst nehmen. Herzensmajor! Geh! Der Wagen ist doch vor der Tür, Franziska. Mein Fräulein, auf ein Wort. Sie, Herr Major. Vermutlich sind Sie hier, um mir auch meinen Ring wieder zurückzugeben. Wohl, Herr Major. Geben Sie ihn Franziska. Ich bin in Eile. Mein Fräulein, was habe ich erfahren? Ich war so vieler Liebe nicht wert. So? Franziska, du hast dem Herrn Major alles entdeckt. Nun, ich habe sie ihrer Verbindlichkeiten erlassen. Sie sind frei. Ich halte mich für gebundener als jemals. Durch die Zurücknehmung des Ringes haben Sie... In nichts gewilligt. Sie sind die meinige. Hier, empfangen Sie den Ring, das Unterpfand meiner Treue, zum zweiten Mal. Ich diesen Ring von Ihnen wiedernehmen? Diesen Ring, da? Ja, liebste Minna, ja. Diesen Ring nahmen Sie das erste Mal aus meiner Hand, als unser beider Umstände einander gleich und glücklich waren. Sie sind nicht mehr glücklich, aber wiederum einander gleich. Gleichheit ist immer das feste Band der Liebe. Keine Gewalt der Welt soll mich zwingen, diesen Ring wieder anzunehmen. Meinen Sie etwa, dass es mir an einem Ring fehlt? Oh, Sie sehen ja wohl, wenn er es nur noch nicht dass ich hier noch einen habe, der Ihrem nicht das Geringste nachgibt. Was ist das? Verzeihung, Ihre Gnaden, hier ist ein königliches Handschreiben, das für den Herrn Major soeben überbracht worden ist. Wenn Ihre Gnaden die Güte besitzen wollen... Geben Sie es her. Zu Diensten. Es kann mich nicht unglücklicher machen, als ich ohnehin es bin. Nein, es kann uns nicht unglücklicher machen. Wohl aber glücklicher. Warum stehe ich an, es zu erbrechen? Psst, mein schönes Kind. Herr Wirt. Das gnädige Fräulein muss mir den Ring wiedergeben. Just soll ihn wieder einlösen. Sagen Sie Just nur, dass er schon eingelöst ist. Was? Ich nehme alles auf mich. Gehen Sie doch. Ich träume doch nicht. Mein Glück, meine Ehre. Alles ist wiederhergestellt, mein Fräulein. Lesen Sie selbst. Wenn Ihnen ein Gefallen damit geschieht. Mein lieber Major von Telheim, ich tue euch zu wissen, dass der Handel, der mich um eure Ehre besorgt machte, sich zu eurem Vorteil aufgeklärt hat. Die Hofstaatskasse hat Order, euch den beschlagnahmten Wechsel wieder auszuliefern und die getanen Vorschüsse zu bezahlen. Meldet mir, ob eure Gesundheit erlaubt, wieder Dienste zu nehmen. Ich bin euer wohlaffektionierter König. Nun, was sagen Sie, mein Fräulein? Ich gratuliere. Sie treten wieder in die Dienste des Königs. Der Herr Major wird Oberstleutnant, Oberster vielleicht. Seiner Karriere steht nichts mehr im Wege. Nein, da mir das Glück so viel zurückgibt, soll es einzig von meiner Minna abhängen, ob ich sonst noch jemandem zugehören soll als ihr. Ihrem Dienst allein sei mein Leben gewidmet. Morgen verbinde uns das heiligste Band. Und sodann wollen wir den heitersten Winkel der Welt suchen, dem zum Paradies nichts fehlt als ein glückliches Paar. Sie sind sehr grausam, Telheim. Mir ein Glück so darzustellen, dem ich entsagen muss. Mein Verlust... Ihr Verlust? Was nennen Sie Ihren Verlust? Sie sind doch das süßeste, lieblichste, das beste Geschöpf unter der Sonne. Ich bestrebe mich einer ebenso reinen Liebe als er. Jetzt, da ihn die Ehre ruft, da sich ein so großer Monarch um ihn bewirbt, braucht Telheim eine unbescholtene Gattin. Kein sächsisches, verlaufenes Fräulein, das ich ihm an den Hals geworfen. Und damit brechen Sie den Stab? Mag sein, Telheim, dass, ehe dieser Brief ankam, die unglückliche Minna sich hätte überreden lassen, das Unglück ihres Freundes zu teilen. Doch jetzt, da die Gleichheit zwischen uns wieder aufgehoben... Ich errate Ihre Gedanken, Minna, und ich danke Ihnen, dass Sie den Stab noch nicht ganz gebrochen haben. Sie wollen nur den Unglücklichen, Telheim. Er ist zu haben. Ich will den Brief nie bekommen haben. Ich werde ihn zerreißen. Halten Sie! Herr Major! Herr Major! Just, was ist? Der Wirt sagt, dass Fräulein von Barnhelm habe den Ring, welchen ich bei ihm versetzt, zu sich genommen. Sie habe ihn für den Ihrigen erkannt und wolle ihn nicht wieder herausgeben. Nein. Das kann nicht wahr sein, mein Fräulein. Und warum nicht, Telheim? So sei es wahr. Welch schreckliches Licht ist mir auf einmal aufgegangen. Sie Falsche, sie Ungetreue. Telheim. Sie kamen hierher, mit mir zu brechen. Der Zufall führt Ihnen Ihren Ring in die Hände. Ihre Arglist wusste mir, den meinigen zuzuschanzen. Telheim, was für Gespenster sehen Sie? Herr Major, hier ist Geld. Behalte dein Geld, Werner. Das ist ja Ihr Geld, Herr Major. Weg damit! Herr Major, ich bin auch nur ein Mensch. Da bist du was Rechtes. Herr Major, ich bitte Sie. Ich brauche dein Geld nicht! Brauche es doch, wer da will! Ich glaube, ich habe den Scherz zu weit getrieben. Herr Wachtmeister. Was meinst du, Franziska? Wachtmeister, wo will er denn hin? Geh sie. Männer. Telheim. Hören Sie mich doch. Ein bloßes Missverständnis. Telheim, ich mit Ihnen brechen? Wäre ich darum hierher gekommen? Können Sie einen solchen Verdacht fassen? Telheim. Gnädiges Fräulein, Ihre Exzellenz, der Graf. Er kommt. Oh, nun geschwind, Telheim. Wer kommt, Ihr Oheim, Fräulein, dieser grausame Oheim? Umarmen Sie Ihre Minna und dann ihm entgegen. Wem? Dem besten Ihrer unbekannten Freunde. Wie? Dem Grafen, meinem Oheim, meinem Vater, Ihrem Vater. Meine Flucht, sein Unwille, meine Enterbung. Merken Sie denn nicht, das alles war erdichtet? Erdichtet? Aber der Ring! Wo haben Sie den Ring, den ich Ihnen zurückgegeben? Hier. Sie nehmen ihn wieder. So bin ich glücklich. So besehen Sie ihn doch erst. Welcher Ring ist es denn? Den ich von Ihnen habe? Oder den Sie von mir? Ist es denn nicht eben der, den ich in den Händen des Wirts nicht lassen wollte? Was sehe ich? Was soll man dazu sagen? Soll ich ihn nun wiedernehmen? Oh, boshaftes Geschöpf! Mich so zu quälen! Dieses zur Probe, mein lieber Gemahl, dass Sie mir nie einen Streich spielen sollen, ohne dass ich Ihnen nicht gleich darauf wieder einen spiele. Habe die Ehre. Aber so kommen Sie doch dem Vater entgegen. Ich höre ihn schon. Was zaudern wir? Bitte hier entlang. Nun, Herr Wachtmeister? Nun, Frauenzimmerchen? Herr Wachtmeister? Merkt ihr denn nichts? Was will sie denn, Frauenzimmerchen? Sehe mich einmal an, Herr Wachtmeister. Ich fürchte, ich habe Sie schon zu viel angesehen, Frauenzimmerchen. Herr Wachtmeister, braucht ihr keine Frau Wachtmeisterin? Ist das Ihr Ernst, Frauenzimmerchen? Mein völliger. Zöge Sie wohl auch mit nach Persien? Wenn's sein muss, bis hin zur Hölle. Oh, geb sie mir ihre Hand, Frauenzimmerchen. Top. Über 10 Jahre ist sie Frau Generalin oder Witwe. Gotthold Ephraim Lessing, Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück. Geschrieben 1763 mit Doris Blenert als Minna und Manfred Zabatka als Major von Telheim. Regie Thomas Köhler. Thank you. Und nun noch ein Hinweis auf unser nächstes Hörspiel am kommenden Samstag um 14 Uhr. Ein Stück über eine unglückliche Liebe und das Universum der Musik. Grill Barzers Der arme Spielmann mit Johannes Silberschneider in der Hauptrolle. Drüben im Dorf steht ein Leiermann. Mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eis wandert er hin und her. Johannes Silberschneider hat auch in dem Hörspiel »Lass dich heim, Geigenvater« oder »Den Tod ins Herz mir schreibe« von Josef Winkler die Hauptrolle gespielt. Dieses Hörspiel wurde unlängst mit dem Radiopreis der Erwachsenenbildung ausgezeichnet. Alice Elsten hat Regie geführt. Johannes Silberschneider als armer Spielmann in der Regie von Peter Keitzer hören Sie kommenden Samstag im Ö1 Hörspiel um 14 Uhr. Fünfte